Und als wir sprachen, betretet diese Stadt und esset von ihr in Hülle und Fülle, wo immer ihr wollt, und tretet ein in das Tor unter Niederwerfung und sprechet Vergebung. Wir wollen euch eure Sünden verzeihen und wollen das Heil der Frommen mehren. Da vertauschten die Ungerechten das Wort mit einem andern, das nicht zu ihnen gesprochen ward. Und wir sandten auf die Ungerechten Zorn vom Himmel hernieder für ihren Frevel. Und als Moses Wasser für sein Volk verlangte, sprachen wir: Schlag mit deinem Stabe den Felsen. Und es entsprangen ihm 12 Quellen, so dass jedes Volk seine Tränke kannte. Esset und trinket von Allahs Gabe und sündigt hinfort nicht auf Erden durch Verderbensstiften. Und als ihr spracht: O Moses, nimmer halten wir es aus bei einerlei Speise. Bitte deinen Herrn für uns, dass er uns hervorbringe, was die Erde sprießen lässt, an Gemüse und Gurken und Knoblauch und Linsen und Zwiebeln, sprach er: Wollt ihr das Bessere mit dem Schlechteren eintauschen? Fort mit euch nach Ägypten. Dort findet ihr das Verlangte. Und sie wurden mit Schimpf und Elend geschlagen und zogen sich Allahs Zorn zu, darum, dass sie Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten ungerechterweise ermordeten. Dies darum, dass sie rebellierten und Übertreter waren.